Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Weinen. Ich möchte mich gerne mit euch übers Weinen unterhalten. Wann habt ihr das letzte Mal geweint? In welche Situationen weint ihr sehr schnell? Seid ihr nah am Wasser gebaut? Könnt ihr überhaupt weinen? Es gibt auch Menschen, die entweder aus psychischer Ursache heraus oder auch aus körperlichen Gründen heraus nicht weinen können. Und gab es auch schon große Freudentränen bei euch? Also in welchen Situationen weint ihr? Rund ums Weinen soll es heute Nacht hier bei uns gehen. Wenn ihr mich anrufen wollt, dann macht das unter der Telefonnummer 0800 5678 111. Oder ihr faxt mir unter 0800 5678 110. Erste Anruferin heute Nacht ist Nadine. Nadine ist 23 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Nadine. Zum Thema Weinen. Ja. Also bei mir ist es so, ich habe ein Kind gehabt, also vor 2 Jahren ein Kind bekommen. Ja. Das war mein Sohn, der Tim. Und der ist vor 2 Monaten tödlich beim Spielen verunglückt. Mhm. Vor 2 Monaten erst? Ja. Mhm. Was ist denn da genau passiert? Also es ist so, bei uns vom Haus ist ein riesengroßer Spielplatz für die Kinder und ein riesengroßes Garagendach. Da spielen die Älteren ein bisschen Fußball und ja, also meistens Fußball. Mhm. Und mein Cousin, mit dem verstehe ich mich sehr gut. Dein Wer? Mein Cousin. Dein Cousin. Mhm. Ja. Mit dem verstehe ich mich sehr gut und der ist oft bei uns und spielt mit dem Kleinen. Und an dem Tag war er halt mit dem Kleinen draußen, hat mit ihm gespielt. Ja. Ich war zu Hause, hab geputzt. Und er war auf dem Dach und hat mit dem Fußball gespielt und ich habe noch gesagt, bitte, pass auf. Mhm. Na so, ja. Es war öfter, also wir haben öfters gespielt und ich habe mir eigentlich auch keine großen Sorgen gemacht, obwohl es an der Seite schon etwas steil runtergeht. Ja. Gut. Und ja, dann höre ich auf einmal nur noch Geschrei. Mhm. Und bin rausgerannt, mein Cousin hat mich gerufen und dann lag der Kleine unten auf dem Boden und ist direkt auf den Kopf gefallen. Also er ist vom Dach und es ging so ungefähr 2 Meter runter, also schon ein Stückchen. Ja. Und er lag dann da, ich bin hingerannt natürlich, ich habe geweint, ich habe das im ersten Moment gar nicht richtig realisiert. Und die Nachbarin hat dann auch sofort einen Krankenwagen gerufen. Ja, war der Kleine, als du dann bei ihm standst, war er da Bewusstsein noch? Ja, er hat mich noch einen Moment angeguckt und dann aber auch schon nicht mehr. Mhm. Dann war er schon weggetreten. Ja. Und dann hab ich mich zum Runtergesetzt und haben gestreichelt und hab halt geweint dann in dem Moment. Ich wusste aber gar nicht richtig, was jetzt abgeht. Mhm. Dann kam der Krankenwagen, haben sie mitgenommen. Mhm. Bist du denn auch mit ins Krankenhaus gefahren, ja, mit dem Krankenwagen? Natürlich, ja, natürlich, natürlich. Mhm. Und dann war er gelegen und meine Mutter, die waren dann alle da und haben gemeint, ach, es wird schon, es wird schon. Mhm. Und an dem einen Abend bin ich dann nach Hause, am nächsten Tag. Und hab dann den Kleinen genommen und hab dann gesagt, gut, also zu meiner Mutter habe ich dann gesagt, gut, Mama, pass bitte auf, bleib dort, ich gehe nach Hause. Mhm. Und dann haben sie mir gesagt, nachts, ah ja, der Kleine ist gestorben über Nacht. Mhm. Und ich... Du wirst gerade abgelenkt, ne, durch das Telefon, da klingelt dein Telefon irgendwie. Ja, mein Telefon klingelt. Ach gut, jetzt habe ich es ausgemacht. Mhm, okay. Gut. Also er ist dann in der Nacht, nach dem Unfall, ist er verstorben. Ja. Mhm. Es ist halt. Nur ist das ja ein ungeheurer Schock, ein 2-jähriges Kind. Durch so einen Unfall zu verlieren, durch so einen Spielunfall. Hast du da überhaupt weinen können im ersten Moment? Ja, schon. Das schon, ja. Es ist halt, ich hatte einen Freund zu dieser Zeit. Mhm. Und also du warst alleinerziehend? Ja, ich hatte... Also der wirkliche Vater war nicht bei euch? Genau. Mhm. Und der Freund hatte den Kleinen von Anfang an nicht akzeptiert, weil er denjenigen kannte, mit dem ich das Kind gezeugt hatte und ihn nicht mochte. Hat denn dein Freund auch bei euch in der Wohnung gewohnt, bei dir? Bei mir, ja. Und er hat den Kleinen nicht akzeptiert? Nicht direkt, also das heißt, das war nicht so ein nettes, einvernehmliches Verhältnis zwischen den beiden? Nee. Hat denn dein Freund nach diesem Unglück wenigstens richtig zu dir gestanden und steht er heute richtig zu dir? Anfangs hat er mich noch in den Arm genommen und gesagt, ja, es wird schon, alles ist in Ordnung. Aber ich habe jeden Abend, wirklich jeden Abend bis jetzt geweint, jeden Tag, ich mache nichts mehr, ich gehe nicht mehr raus, ich kann nicht. Und er sagt, geh doch arbeiten, mach doch das. Und dann hat er gesagt, vor einer Woche, weißt du was, es wird mir zu viel. Und hat mich einfach hier sitzen gelassen. Den hast du jetzt auch noch verloren. Aber weißt du, Nadine, dann ist auch gut, dass er weg ist. Wenn er so unsensibel mit der Situation umgeht und dir nicht beisteht und auch nicht versteht, dass du weinst, was das Normalste der Welt ist, dann ist es auch gut, dass er nicht mehr in deinem Leben ist. Ich hab halt nur Angst vorm Alleinsein. Und ich bin jetzt allein. Ich meine, meine Mutter ist da, ein paar Freunde sind da, aber es ist du sagst, du weinst eigentlich immer zu. Ich weine immer, ich kann die Gedanken nicht aus meinem Kopf. Aber das geht nicht. Das ist ja auch ganz normal. Ich habe Angst, dass ich nicht mehr weiterkomme. Es ist erst 2 Monate her. Da ist es ja völlig normal, dass diese Gedanken nicht aus deinem Kopf herausgehen können. Das ist das Normalste der Welt. Und das Weinen ist ja vielleicht auch noch ein Glück, dass du weinen kannst. Es gibt ja Menschen, die in einer solchen Trauer nicht weinen können, weil sie so blockiert sind. Du kannst wenigstens das rausweinen, die Traurigkeit, wenn es dir auch nicht wirklich hilft, es auch keine Lösung bringt, aber es erleichtert vielleicht etwas. Kannst du auch in Anwesenheit von anderen Menschen weinen? Geht das in Anwesenheit deiner Mutter zum Beispiel? Ja, das geht. Sie weint dann auch mit und dann, also es tut mir nicht wirklich gut, wenn, also sie ist da, sie ist für mich da, aber sie weint dann auch noch mit und das bringt mich dann wirklich total, also. Gibt es denn jetzt nach diesem schrecklichen Unfall und Unglück einen Kontakt zu dem leiblichen Vater? Nein. Auch, weiß er denn davon, dass das Kind tot ist? Ja. Das weiß er, war er auf der Beerdigung? Ja. Also er war da mit seiner neuen Freundin und aber auch nicht wirklich, also er hat mich auch nicht angesprochen oder irgendwas zu mir gesagt. Gibt er dir gar noch die Schuld, dass das passiert ist? Nein. Er spricht mich an und sagt, also wenn wir uns sehen, sagt er, hättest doch besser aufgepasst oder so. Und ja, gut, halt blöde Sprüche. Das ist ja schon, das ist ja schon auch schlimm. Das ist ja schon eine Schuldzuweisung. Ich meine, ich habe auch irgendwo Schuld. Ja, das wollte ich dich gerade fragen. Ist in all der ganzen Trauer auch noch so ein Gefühl bei dir, ich habe nicht richtig aufgepasst auf den Kleinen? Natürlich. Es ist, ich meine, es ist mein Kind. Ich hätte einfach sagen sollen, er soll darunter bleiben. Es war dumm. Andererseits war dein Cousin dabei. Der ist wie alt? Der ist 24. Da hat man ja auch dann Vertrauen als Mutter. Da ist ein erwachsener Mann dabei. Ne, da kann man ja auch denken, okay, ich lasse die beiden mal in Ruhe, das wird schon gehen. Ich glaube ganz einfach, Nadine, dass das ein furchtbares Unglück ist, was man vielleicht gar nicht verhindern hätte können. Das ist eine Konstellation, die sich ergeben hat, eine Schicksalskonstellation. Aber das Weinen. Wie kannst du denn schlafen? Kannst du schlafen? Selten. Ich wach auf, ich habe Albträume, ich überlege mir schon, ob ich vielleicht zu einer psychologischen Beratungsstelle gehen soll, jetzt nicht, weil ich denke nicht, dass ich verrückt bin. Aber vielleicht hilft's mir, vielleicht jemand, jetzt wie du, weißt du, wo mir Ratschläge gibt oder ja, und der dir ein bisschen zuhört. Ja. Genau. Ja. Ich finde das eine gute Idee, wenn du bereit wärst dafür. Würden wir dir gerne gleich auch noch behilflich sein, vielleicht mit der ein oder anderen Anschrift oder Telefonnummer, Adresse? Ja, das wäre nett von euch. Es gibt auch einen Verein in ganz Deutschland, eine Gruppe, einen eingetragenen Verein, wo sich Menschen treffen, Eltern treffen, die ihre Kinder verloren haben. Das ist so eine Selbsthilfegruppe, die sehr gute Arbeit leisten, was ich hier schon gehört habe davon. Weil da Menschen zusammen sind, die das gleiche Schicksal haben, erleiden müssen. Und da kann man sprechen und kann sich besser austauschen. Das können wir dir gleich auch noch geben. Meine Psychologin wird dir die Telefonnummer auch noch geben. Oh, ich würde dich gern zum Schluss noch fragen, meinst du denn, dass das Weinen für dich schon so ein Ventil darstellt im Moment, all das so ein bisschen aus dir auszulassen, was da an Trauer und Unglück ist? Nein, ich meine, auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite denke ich mir, es bringt mir in dem Moment nichts. Mhm. Ich weine und ich fühle mich aber danach nicht besser. Ich hoffe. Ja, ja, ja. Aber es ist besser, als wenn ich jetzt da hocken würde und nichts machen würde. Oder ich versuche mich abzulenken, aber. So, Nadine, jetzt machen wir Folgendes. Du legst bitte auf. Meine Psychologin, die Heide, ruft dich an und dann könnt ihr über all das weiter reden, was wir gerade schon angerissen haben hier. Okay. Danke. Alles Liebe und von Herzen viel, viel, viel Kraft für die vor dir liegende Zeit. Mhm. Alles Liebe von Herzen. Okay, danke schön. Auf Wiederhören, Nadine. Wiederhören. Tschüss. Unser Thema heißt Weinen. Ich möchte gerne mit euch über das Weinen reden. Über die Situationen, in denen ihr weint. Wann habt ihr das letzte Mal geweint? Waren es nur traurige Situationen oder war es vielleicht auch eine besondere, schöne Situation, eine glückliche Situation, dass man vor Freudentränen da stand und gesagt hat, das ist ja unglaublich, das ist Wahnsinn. Und die einzige Reaktion des Körpers war nur noch das Weinen. Oder gibt es vielleicht auch den einen oder anderen unter euch, der wirklich körperlich nicht weinen kann, der keine Tränen hat? Das gibt es ja. Wenn ihr mit mir darüber reden wollt, ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111 und jetzt bin ich verbunden mit Katja. Und Katja ist 33 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Katja. Du hast dich auch zum Thema Weinen gemeldet. Ja, ich weine seit 5 Monaten jeden Tag. Seit 5 Monaten jeden Tag? Warum? Ja. Vor 5 Monaten ist mein Mann gestorben. Wie alt war dein Mann? 50. Katja, eine Bitte, machst du den Fernseher oder das Radio ganz leise? Ja. Sonst haben wir so eine Rückkopplung, so ein Echo im Hintergrund. So. Vor 5 Monaten ist dein Mann gestorben. Ist es ein plötzlicher Tod gewesen? Das Gewisse weiß ich schon. Er hatte zwar Krebs, aber es hat keiner damit gerechnet, dass es so schnell geht. Wie lange war er schon erkrankt? 4, 5 Jahre. Was war das für ein Krebs? Eine Kombination aus Blut- und Hautkrebs. Ganz selten. Was ist denn vor 5 Monaten dann passiert, dass du sagst, es war so schnell plötzlich? Er hatte noch eine OP, die nicht geplant war und danach ist er gestorben. Warst du bei ihm, als er gestorben ist? Nee. Also das kam so überraschend, dass du gar nicht am Krankenbett warst und sein konntest? Ja. Sagst du, dass du seit fünf Monaten weinst? Ist das jetzt ganz wörtlich zu nehmen, dass du eigentlich jede Stunde, die Stunden durchweinst? Nee, ich verkneife mir eigentlich bis in der Abendstunden, wenn meine Kinder im Bett sind. Also, weil die irgendwo nicht mitkriegen, sagen, wie schlecht es mir wirklich geht. Ja. Sind das eure gemeinsamen Kinder? Nee. Wie alt sind deine Kinder? 15 und 9. Also spielst du am Tag so die starke Mama, ne, die das Innere nicht so rauskehrt. Und wenn du alleine bist, für dich alleine, dann bricht's alles über dich heraus. Ja. Und die Nächte, wie sind die Nächte? Ich knall mich entweder abends weg oder schluck Schlaftabletten, dass ich überhaupt schlafen kann. Also ohne alles geht nichts. Hast du jemanden, mit dem du deine Trauer teilen kannst, oder bist du alleine dann abends? Gibt es jemanden, den du anrufen kannst? Oder? Ich bin allein. Ganz allein. Es gibt keine Freundin, keine Mutter, niemanden. Ich habe Freunde, aber ich habe langsam aber sicher das Gefühl, ich gehe denen auf den Keks damit. Meine Mutter hat sich jetzt angemeldet, will bis nach Weihnachten bleiben. Von ihr habe ich kein Verständnis zu erwarten. Wie? Du hast kein Verständnis von ihr zu erwarten, aber, nee. sie kommt dich jetzt besuchen bis nach Weihnachten? Ja. Das heißt, das ist auch ein Besuch, auf den du dich gar nicht großartig freust. Doch, aber meine Mutter war noch nie ein gefühlsbetonter Mensch. Mein Vater ist vor 2 Jahren gestorben und sie hat wirklich nur in dem Moment, wie sie uns gesagt hat, dass er gestorben ist, feuchte Augen gehabt und danach nie wieder. Heißt das denn, dass du dich dann vor deiner Mutter auch zusammen wirst nehmen müssen? Ja. Ich habe mich damals für meinen Mann mit meinen Eltern überworfen. Also Verständnis habe ich von ihr nicht zu erwarten. Wenn du so viel weinst in der Nacht, Ich habe das gerade die Nadina schon gefragt. Ist das so eine kleine Erleichterung, das Weinen können? Es ist ein gewisses Ventil, ja. Mhm. Aber letztendlich bringt es einen... Nee, das ist wieder genauso schlimm. Ja, es bringt einen den Menschen nicht zurück, den man verloren hat. Es ist für einen Moment eine Erleichterung, aber am nächsten Tag ist wieder alles genauso schlimm. Ich gehe davon aus, wenn du so unglaublich traurig bist, dass das eine sehr gute Verbindung war, eine sehr schöne Beziehung, die ihr hattet. Er war meine große Liebe. Ja. Wie lange wart ihr zusammen? 12,5 Jahre. 12,5 Jahre. Hm. Ich habe Panikangst vor Weihnachten. Das glaube ich. Das glaube ich. Aber du hast deine Kinder. Nee, für mich ist Weihnachten wirklich heilig, nicht aus religiösen Gründen oder so. Mhm. Also einfach, weil es das schönste Fest im Jahr ist. Mhm. Und das sicher mit vielen, vielen Erinnerungen behaftet ist, wie ihr gemeinsam Weihnachten gefeiert habt. Mhm. Ja. Gab es auch ein gutes Verhältnis zwischen deinem Mann und deinen Kindern, die nicht seine Kinder waren? Ja. Das gab es. Mhm. Er ist einen Monat vor der Hochzeit gestorben. Wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte er die Kinder adoptiert und alles drum und dran. Sag mal, du hast gerade erzählt, dass ein Kind ist 9 Jahre alt. Ja, wir waren zwischendurch mal kurz getrennt. Ah, ja. Also. Und dennoch, obwohl ihr dann getrennt wart und du von einem anderen Mann... Er hat den Jungen sofort akzeptiert. Sofort. Toll, toll, toll, ganz toll. Wenn er so lange krank war und so eine schwere Krankheit auch hatte, habt ihr über dieses Schlimmste gesprochen? Habt ihr über den Tod geredet, ja? Wie hat er sich da geäußert, dir gegenüber? Muss ich dazu sagen, Domi und wir beide hatten vor ein paar Monaten schon mal miteinander telefoniert. Mhm. Und dann habe ich dir erzählt, dass ich nicht weiß, wo sein Grab ist. Weil seine Verwandtschaft mir das nicht verrät. Ich erinnere mich, ja. Ich erinnere mich. Das hat sich bis heute nicht geändert. Mhm. Und so viel wie ich weiß von der Beerdigung, haben sie nichts von dem eingehalten, was er sich gewünscht hatte. Mhm. Das heißt, ich weiß bis heute nicht, wo sein Grab ist. Ja, ich erinnere mich an den Fall. Das war ganz, ganz erschütternd. Du warst gar nicht bei der Beerdigung dabei. Nee. Die Familie hat ihn, hat das alles an dir vorbei... Ich habe ihn einäschern lassen und habe ihn dann irgendwo verbuddelt und ich weiß bis heute nicht, wo. Wie schrecklich, wie schrecklich. Wie schrecklich. Dennoch, eure Gespräche... Das ist das, was mich nicht schlafen lässt. Mhm. Also, ich träume immer wieder, dass er noch lebt. Also es ist dir auch die Möglichkeit genommen worden, richtig von ihm Abschied zu nehmen, ne? Ja. Und du würdest gerne zu ihm irgendwo an ein Grab gehen, an eine Stätte, wo er... Ich bin sicher, wo ich hingehen kann und kann mich verabschieden und wo die Kinder hingehen können. Aber weißt du, Katja, vielleicht ist das ja gar nicht so wichtig, dass du jetzt irgendeinen Ort auf irgendeinem Friedhof verweist. Viel wichtiger ist ja, dass er bei dir ist. Richte doch einfach in deiner Wohnung eine Gedenkecke ein. Hab ich doch schon. Das hast du schon. Also einen kleinen Altar für deinen Mann, wo Bilder drauf sind, vielleicht ein paar Gegenstände, die er geliebt hat. Ich glaube, das ist ein viel wichtigerer Ort und ich habe ein Bild von ihr, wie hier stehen, da sind immer frische Blumen. Ja, ich glaube, dass der Ort viel wichtiger ist und du viel näher an ihm bist, wenn du vor diesem Ort stehst, als auf einem Friedhof, unter irgendeinem Baum oder was. Ich glaube, dass auch für die Kinder wichtig wäre. Mein Sohn hat bis heute zum Beispiel nicht ein Wort darüber verloren. Mhm. Gar nichts. Der hat es noch nicht mal seiner Lehrerin erzählt. Mhm. Redest du denn mit dem? Gar nichts. Ich war die zweite männliche Bezugsperson, die er verloren hat, ohne Grab, ohne alles drum und dran. Mhm. Mein Vater vor 2 Jahren gestorben ist, er hat darauf bestanden, dass er anonym bestattet werden wollte. Ja. Und mein Sohn war wirklich sein Lieblingsenkel und alles drum und dran, aber der Junge hat nichts, wo er hingehen kann. Mhm. Und jetzt mein Mann. Mhm. Redest du denn mit deinem Sohn über die Trauer und weint jetzt er auch schon mal in deiner Anwesenheit, der Kleine? Gar nichts. Gar nichts. Redest du denn? Er hat es noch nie mal seiner Lehrerin erzählt. Redest du denn mit ihm darüber? Ja, sicher, aber von ihm kommt nichts. Mhm. Vielleicht wäre es wirklich sehr gut, Katja, wenn ihr vielleicht mit der Familie, du mit den beiden Kindern, wenn ihr in eine Beratung gehen würdet für einige Zeit, für einige Wochen. Dass ihr gemeinsam dieses Trauern lernt vielleicht auch. Und dass jemand Professionelles euch hilft, Abschied zu nehmen, wo du auch keinen offiziellen Ort hast, Abschied zu nehmen. Du bist ja ganz eingekapselt. Du musst den ganzen Tag stark sein deinen Kindern gegenüber. Dann bist du abends alleine und weinst für dich. Jetzt, zu dieser Stunde, wahrscheinlich oft in tiefer Nacht. Ja. So, und jetzt kommt auch noch die Mutter, wo du auch nur wieder stark sein musst. Das hält auch kein Mensch aus, Mensch. Ich muss es aber irgendwie aushalten. Ja, aber deswegen sind ja meine Gedanken. Ich überlege ja so, wie man dir helfen kann, dass doch auf jeden Fall irgendjemand dir so ein bisschen zur Seite steht. Ich würde dich wirklich auch gerne an meinen Psychologen, an meine Psychologin, die Heide, noch mal verweisen jetzt. Das wäre gut. Ja, dass die Heide dir ein paar Anlaufadressen gibt in deiner Umgebung, dass du jemanden hast als Ansprechpartner. Ich fände das ganz, ganz, ganz wichtig. Das wäre gut. Ja, dann legst du bitte auf und die Heide ruft dich gleich wieder an, Katja. Ich danke dir. Alles, alles, alles Gute und alles Liebe. Okay. Auf Wiederhören. Tschüss. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer lautet 0800 5678 110. Tina begrüße ich herzlich. Und Tina ist 21 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Tina. Also bei mir geht es darum, ich habe seitdem ich 12 bin nicht mehr geweint. Ich weine auf eine andere Art. Wie weinst du denn? Ich schneide mich und das Blut. Das ist dann mein Ventil und so weine ich. Also das Blut sind deine Tränen? Ja. In welchen Situationen schneidest du dich? Wenn mir alles über den Kopf wächst. Mhm. Also ich habe kein gutes Verhältnis mit meiner Mutter. Wenn das sehr stark ist, dann schneide ich mich. Und wenn ich sehr großen Kummer habe und sehr viel Stress und wenn ich selber das Gefühl habe, jetzt muss ich eigentlich weinen und es fühlt sich an, als würde ich weinen, aber ich kann nicht weinen. Ja, aber du kannst dich noch daran erinnern, wie das ist, wenn man weint. Ja. Das weißt du noch. Du warst 12 Jahre alt, ist ja auch noch nicht so sehr lange her. Ja, wie kommt das? Ja, 9 Jahre. Wie kommt das, dass du seit dem 12. Lebensjahr nicht mehr weinen kannst? Ich weiß es nicht. Gab es in dem 12. Lebensjahr irgendwas Schlimmes? Ja, ich wurde von meiner Mutter geschlagen früher, sehr oft. Und in der Schule wurde ich gemobbt. Und auch nach der Schule sehr oft verprügelt. Also keine schöne Kindheit gehabt? Nee, ich hatte keine Freunde. Ich habe erst so mit 13, hatte ich eine beste Freundin und sie war 16 und sie ist dann gestorben. Mhm. Und all solche Situationen. Es kann also sein, dass sich da im Laufe der Kindheit eine ganze Menge an Traurigem aufgestaut hat. Ja. Und es dann irgendwie eine Blockade gab bei dir, als du 12 warst. Dass keine Tränen mehr fließen konnten. Ja. Wann hast du das gemerkt? Wann war dir das klar? Das ist ja auch irgendwie seltsam, dass du nicht weinen kannst. So als Kind ist man doch wahrscheinlich auch ein bisschen, merkt man das ja vielleicht gar nicht im ersten Moment. Seit wann weißt du es? Ist es dir bewusst? Das kam so mit 15, so, dass ich so wirklich, also mit 12 habe ich zwar auch schon selber mich verletzt, aber da hatte ich noch nicht so eine Ahnung, was das überhaupt ist. Und ich habe auch immer geguckt, dass das niemand sieht. Ja. Wo verletzt du dich? An den Armen. Vor allen Dingen an den Armen und an den Händen. Unterarm, Innenseite, Außenseite? Alles. Alles. Alles bis zur Schulter. Und du, wie ritzt du diese Schnitte in? Wie machst du das? Mit einer Rasierklinge. Mit einer Rasierklinge. Also ich habe mit 12 hat das angefangen, mit einer Nadel habe ich mir den Arm gestochen. Mhm. Also nicht so oben, sondern so fast so richtig unter die Haut und dass da auch schon Blut rauskam. Also es ist für dich wichtig, dass es immer blutet? Ja, das muss bluten. Mhm. Muss es stark bluten oder reicht ein Tropfen Blut aus? Nee, das muss schon teilweise, also es kommt drauf an. Ist das dann so ein Gefühl der ersten Erleichterung, so wie das beim Weinen auch ist? Ja. Und wenn es dann geflossen ist und du es irgendwie abtupfst, wie fühlst du dich danach? Danach geht es dann wieder eine Weile, aber dann wird das immer mehr. Also Hat das denn, ich vermute mal, das muss doch jemand bemerkt haben, als du auch noch jünger warst, deine Eltern? Deine ja, Mutter? Meine Eltern. Und wie haben die darauf reagiert, mit Gewalt und wieder mit Strenge? Also meine Mutter, die war sehr streng und also die hat mich sehr viel dafür deswegen beschimpft und auch geschlagen. Und also dadurch wurde es ja dann für dich immer noch schlimmer, ja. Ne? Nun bist du, was habe ich gesagt, 21 Jahre alt. Ja. Hast du in der Zwischenzeit, also in den letzten Jahren, einen Freund gehabt? Freundin, also ich. Du bist lesbisch? Ja. Ja. Und wie gehen die Frauen damit um? Es ist unterschiedlich. Teilweise, also ich hatte ich habe mich einmal, ich habe jemanden kennengelernt und wir haben uns sehr ineinander verliebt und sie hat das gesehen und dann hat sie die ganze Sache direkt beendet. Deshalb? Ja. Wie kann ich mir deine Arme vorstellen, so wie du es jetzt beschrieben hast? Denke ich sie mir völlig überzogen mit Narben? Ja. Sodass du wahrscheinlich im Sommer gar nicht mit freien Armen... Nein, gar nicht. Wie kommt das eigentlich, dass du das nur an den Armen machst? Du könntest es ja auch an den Beinen machen oder... Ja, an den Beinen zum Beispiel. Ich weiß nicht, es sind nur die Arme. Mhm. Gott sei Dank, dass es nur halt die Arme sind. Wie oft kommt das so in der Woche oder im Monat vor? Das also halt... im Sommer ist es weniger. Mhm. Da geht es mir meistens besser. Im Winter ist es teilweise stärker. Das ist teilweise manchmal täglich. Mhm. Und manchmal ist es aber auch so einmal die Woche oder... Mhm. Gab es da an diesen Stellen auch schon Entzündungen, dass sich das gar nicht mehr richtig verheilt hat? Nee, entzündet nicht, aber meistens muss ich dann ins Krankenhaus. Du musst ins Krankenhaus sogar? Ja, zum Nähen. Ach, so tief sind die Wunden? Ja. Was sagen die im Krankenhaus, wenn du da hinkommst? Ist unterschiedlich. Einmal wollte man mich ohne Betäubung nähen, so von wegen, damit ich halt nochmal... Als Lehre, dass du das wieder tust. Ja. Also denen ist klar, dass du das selbst machst. Ja. Fragen die Ärzte? Die fragen auch, ja. Und was sagst du? Und das sieht man auch. Ja, das kennen die wahrscheinlich. Was antwortest du da, wenn die das fragen? Ja, ich sag meistens großartig, was also wenn die fragen, ob ich das selber gemacht habe, das bejahe ich natürlich, aber ich erzähle denen jetzt nicht, warum. Mhm. Wahrscheinlich interessiert die das auch nicht großartig. Das sind Leute in der Ambulanz, vielleicht Chirurgen oder so. Teilweise schon, teilweise auch nicht. Mhm. Teilweise schicken sie mich weiter, aber teilweise auch nach Hause, ist unterschiedlich. Schämst du dich, wenn die das sehen? Ja. Wahnsinnig. Du hast das Thema ja weinen. Du hast gerade sehr, sehr, sehr, sehr eindringlich so gesagt, meine Tränen sind mein Blut, wenn ich das sehe. Ja. Hast du eine Sehnsucht danach, mal richtig normal zu weinen, Tränen zu weinen? Ja. Mhm. Ich würd fast alles dafür geben, einmal so richtig weinen zu können. Ja. Hast du in all diesen Jahren, in den letzten Jahren zumindest, wo du erwachsen bist, warst du schon mal bei einem Psychiater oder einem Psychologen? Das ist das Problem. Ich habe mehrere aufgesucht und meistens kommt dann Therapie nur, wenn ich es nicht mache. Und das ist eben mein Problem. Wie Therapie, wenn du es nicht machst? Ich habe die meisten, an die ich geraten bin, entweder ich kam mit denen nicht klar, oder es kam dann, dass ich nur eine Therapie machen kann, wenn ich nicht schneide. Also wenn ich schneide. Also als Voraussetzung, wir nehmen sie in die Therapie, wenn sie nicht schneiden. Genau. Die Logik verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Der Sinn der Therapie soll das sein, dich wegzuholen von dem Schneiden. Ja. Das heißt, man muss am Anfang in Kauf nehmen, dass du dich dann schneidest. Ja. Und deswegen suche ich jetzt immer noch fleißig weiter. Vielleicht können wir dir gleich auch noch ein bisschen behilflich sein. Ja, das wäre gut. Mich würde es auch sehr freuen. Ich würde dich gerne mal etwas anderes fragen. Mhm. Hast du in deiner Kindheit, in der frühen Kindheit oder etwas später, hat man dir sexuell etwas Schlimmes mal angetan? Ja. Wer war das? Ein Bekannter. Der Familie? Nee, von mir. Von dir? Ja. Aber du warst ja Kind damals. Ich war, Wie alt war der Bekannte? 16. 16? Ja. Was hat er dir angetan? Da möchte ich ungern drüber reden. Weißt du, warum ich das frage? Weil ich überzeugt bin davon, dass es da einen Zusammenhang gibt. Und dass das Leid, was man dir da angetan hat, darüber müssen wir jetzt wirklich, wenn du es nicht möchtest, hier in der Öffentlichkeit wirklich nicht reden. Dass das eine Ursache ist für all das, was du jetzt da mitmachst und erleidest. Mhm. Weiß jemand davon? Hast du das jemandem mal erzählt? Nein. Noch nie jemandem? Nein, nur einmal kurz angeschnitten bei einer jetzigen Ex-Freundin. Mhm. Auch so ziemlich die einzige, die hat das gesehen und hat mich reden lassen und hat nichts dazu gesagt, sondern hat gewartet, bis ich ihr gesagt habe. Ja. Ist das für dich jetzt schlimm oder peinlich oder unangenehm, dass ich das gefragt habe? Ein bisschen. Hm. Aber ich glaube, dass das auch normal ist, dass wenn man darüber noch gar nicht geredet hat und sich eigentlich auch versteckt vor dieser Geschichte aus der Vergangenheit, dass einem das erstmal unangenehm ist und peinlich. Aber wie gesagt, das werden wir jetzt hier natürlich nicht vertiefen. Aber ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass du das thematisierst in einer hoffentlich guten Therapie demnächst. Ich glaube, dass das der einzige Weg ist, dass dir geholfen werden kann, Tina. Und jetzt brechen wir es hier in der Öffentlichkeit ab, würde ich vorschlagen. Ja. Ne? Du legst auf und meine Psychologin, die Heide, ruft dich an. Und ich wünsche alles Gute und gutes Gelingen und hoffe sehr, dass du einen guten Psychologen oder eine gute Psychologin findest. Dankeschön. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Jetzt ist ein Mann da, der erste Mann heute Nacht. Andreas, 24 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Andreas. Also, ich kann nicht weinen und das bezieht sich, denke ich mal, so auf meine Lebenserfahrungen, die ich bisher gemacht habe. Ich bin mit 11 Jahren ziemlich früh von zu Hause weg, bin noch ziemlich früh auf mich alleine gestellt gewesen. Wo bist du hin mit 11 Jahren? Ja, auf Trebe, kann man so sagen. Also, ach so, richtig raus? Also nicht ja, richtig raus, überhaupt nicht mehr zu Hause gewesen. Und war das so ein schreckliches Elternhaus? Nein, auf gar keinen Fall. Also im Nachhinein würde jeder mein Elternhaus bewundern wahrscheinlich. Also warum bist du abgehauen? Das ist eine gute Frage, ich weiß nicht. Ich habe auch heute immer noch irgendwie so ein bisschen den Drang, ständig irgendwie auf Achse zu sein oder auf Achse sein zu müssen und irgendwie ständig so, als wenn ich unter Strom stehe. Also das ist schon ziemlich cool. Alle 11 Jahre ist ja nun noch ein sehr, sehr geringes Alter, um auf der Straße zu leben. Hast du so richtig wie ein Penner auf der Straße gewohnt? In Landstadt? Nein, also wie ein Penner kann man nicht sagen. Ich habe versucht, mich durch Klauen über Wasser zu halten und hatte dann mehr oder weniger, wie man das so sagen würde, einen Zuhälter gehabt, also nicht im sexuellen Sinne, sondern der halt die Waren, die ich geklaut habe, verkauft habe und der mich dann im Auto hat schlafen lassen oder auf dem Campingplatz im Wohnwagen und solche Sachen. Also richtig auf der Straße gewohnt habe ich nicht. Also, haben deine Eltern dich nicht gesucht oder suchen lassen? Doch, aber irgendwann, glaube ich, haben die das aufgegeben. Also nachdem ich immer nur so 2-3 Tage zu Hause war und dann haben sie mich eingesperrt, dann bin ich über ein Baugerüst aus der 6. Etage runtergeklettert ohne Schuhe und bin dann abgehauen. Also es gab nicht wirklich was mich gehalten hätte. Aber was, wenn du sagst, das war eigentlich ein gutes Elternhaus und die Leute sind nette Menschen, meine Eltern. Warum bist du abgehauen damals? Das weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen. Also wahrscheinlich, weil ich mich unwohl gefühlt habe. Warum? Weil ich weiß nicht, kann man nicht erklären. Also das es war ziemlich viele äußere Einflüsse. Damals mit 11 Jahren bin ich in die Pubertät gekommen, dann war Schulwechsel, dann war die Wende damals zu der Zeit, ich komme aus Rostock ehemals, und das war ziemlich viel. Meine Mutter war dabei, sich selbstständig zu machen als Apothekerin, mein Vater war dabei, sich selbstständig zu machen, ich habe eine kleine Schwester gekriegt. Also es war ziemlich viel, was ich vielleicht nicht verkraftet habe oder was ich vielleicht nicht verarbeitet habe. Und ich habe es einfach nicht mehr ausgehalten, habe nur meine Sachen genommen und bin halt los. Du bist ja heute 24 Jahre alt. Ich bin 24. Wie lange hast du auf der Straße gelebt? Bis 15. Bis 15. Und was war danach? Mit 15 bin ich inhaftiert worden. Ich hatte 94 eine Gerichtsverhandlung, wo ich zu 2,5 Jahren ohne Bewährung verurteilt wurde. Die habe ich auch komplett abgesessen. Wegen verschiedener Delikte, Diebstahl, Autodiebstahl, Fahren ohne Führerschein, solche Sachen halt. Und danach hat sich das alles irgendwie so ein bisschen wie so ein roter Faden durch mein Leben gezogen. Ich werde also auch nächstes Jahr, ich denke mal so im Februar, für 10 Monate nochmal ins Gefängnis müssen. Aufgrund älterer Sachen, ja. Und aufgrund dieser Geschichte, Jugend, Kindheit, Geschichte? Nein, also es ist schwer, jemanden Glauben zu schenken, der ein vorbestraftes wegen Betrug ist, wenn er sagt, er versucht ein Geschäft aufzubauen und es kommen verschiedene Sachen, die man über ein Auktionshaus verkauft, nicht an. Nee, ich meinte es jetzt ganz anders. Aufgrund dieser Vergangenheit, die du jetzt so angerissen hast, sagst du, dass du nicht weinen kannst? Genau, weil dadurch, dass ich halt so früh aus familiären Verhältnissen gerissen wurde, bin ich ziemlich abgestumpft und ich würde mich auch als sehr gefühlskalten Menschen bezeichnen. So klingst du aber gar nicht. Finde ich, so von dem, wie du redest und wie du erzählst. Das haben mir schon viele gesagt, dass ich eigentlich auch sehr offen über bestimmte Sachen sprechen kann, aber... Wenn du sehr traurig bist, das kommt ja auch vor, so abgestumpft wirst du ja nicht sein. Und wenn du sehr traurig bist, wie bist du dann, wenn andere Menschen vielleicht Tränen in die Augen kriegen oder wirklich weinen, was machst du dann? Verdrängen. Ja, was heißt verdrängen? ja, für mich... Ablenken, war, oder? Ja, schon doch. Also ich umgebe mich auch sehr, sehr viel mit anderen Leuten. Mhm. Und es ist eigentlich selten, dass ich alleine bin, außer abends oder so, oder? Was war denn das Traurigste? Du bist, wie gesagt, 24. Was, sagen wir mal, die letzten 4 Jahre. Gehen wir mal nur so weit zurück. Was war das Traurigste, was du erlebt hast? Das Traurigste, die letzten 4 Jahre. Mhm. Was fällt dir so ein? Irgendein Ereignis? Nichts. Also, nichts? Nee. Hast du eine Freundin gehabt mal? Ja. Die ist auch, die Beziehung ist daran auch gescheitert, dass ich halt ziemlich gefühlskalt war oder meine Gefühle halt nicht so zeigen konnte. Mhm. Ja, das ist ein Unterschied. Weißt du, das ist ein guter Satz, den du gerade gesagt hast. Gefühlskalt sein und Gefühle nicht so zeigen können. Das sind Welten liegen dazwischen. Mhm. Ich glaube, dass du jemand bist, der es nicht zeigen kann. Der eingemauert ist, aufgrund dessen, was er alles erlebt hat. Ja gut, also ich merke das teilweise schon bei manchen Sachen, dass mich das wirklich kalt lässt. Also wo andere vielleicht anfangen zu weinen, da... Vielleicht ist das auch so ein Selbstschutz, dass du Angst hast, da zu sehr etwas an dich ranzulassen, weil dann alles zusammenbrechen würde in dir. Gibt es denn die Sehnsucht, dass du manchmal da sitzt und denkst dich, ach, ich würde eigentlich doch lieber auch mal so richtig aus mir rausgehen können und eben auch vielleicht mal heulen in einer entsprechenden Situation? Klar, auf jeden Fall. Mhm. Wie ist denn das Verhältnis heute zu deinen Eltern? Ich habe kein Verhältnis zu meinen Eltern. Gar nicht mehr? Nein. Ist das nicht auch traurig? Nein. Also, Du sagst, dass das gute Leute sind eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass meine kleine Schwester, die ist 10 Jahre alt, es ein bisschen anders hat, als ich es hatte. Also. Mhm. Aber ich habe ziemlich früh mit meinen Eltern abgeschlossen, weil die mir also auch ziemlich früh zu verstehen gegeben haben, dass da nicht mehr viel zu erwarten ist. Mhm. Auch aus Selbstschutz. Mhm. Und ja, deswegen... Denkst du oft in die Eltern? Nee, also ich denke zwar so an Geburtstage oder so, oder ja. Weihnachten halt jetzt, klar, aber... Wollte ich gerade sagen, Weihnachten, das ist nur wirklich doch ein Gefühl, sehr gefühlt schweres Fest unter Umständen, gerade für Menschen, die nicht gerade sehr glücklich sind. Da kommen Erinnerungen auf oder Illusionen steigen vielleicht auch in einem auf. Wie ist das, wie feierst du Weihnachten? Gar nicht. Gar nicht? Gar nicht. Was machst du Heiligabend? Gute Frage, weiß ich nicht. Wahrscheinlich ein bisschen im Internet surfen oder so, so wie ich das öfter mache. Und da kommt da nicht so eine Traurigkeitsflut irgendwie ab und zu mal hoch? Wie es wäre, wenn und was machen die wahrscheinlich jetzt, vielleicht jetzt und so weiter? Ja doch, sicherlich schon. Aber ich habe halt auch sehr früh halt nicht so Weihnachten gefeiert. Mhm. Ich habe die letzten 10 Jahre kein Weihnachten mehr gefeiert. Ja. Also es ist zwar irgendwo noch was Besonderes, weil alle anderen Menschen sich ein bisschen anders verhalten, aber für mich nichts Emotionales Besonderes. Mhm. Jemand wie du, der so redet und so drauf ist, der wäre doch vielleicht auch sehr gefährdet in Sachen Alkohol, in Sachen Drogen. Nein, auf gar keinen Fall. Keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Da hast du dich fest im Griff und das willst du nicht. Ich trinke überhaupt keinen Alkohol. Mhm. Ich habe ein einziges Mal in meinem Leben gekifft. Mhm. Und ich bin eigentlich der Meinung, dass man in jeder Situation des Lebens einen klaren Kopf bewahren muss. Mhm. Sonst kann man auf sein Leben nicht aktiv einwirken. Was für eine Sehnsucht hast du? Welche Sehnsüchte hast du? Ich möchte mein Leben einfach planen können. Ja, wie sehe das Idealleben für dich aus? Ein schönes Leben? Ein schönes Leben. Mhm. Beruflich erfolgreich sein, an erster Stelle. Ich bin arbeitslos. Ja, was würdest du gerne machen beruflich? Ja, doch schon im IT-Bereich. Ja. Ich denke auch schon, dass ich da einiges auf dem Kasten habe. Ja. Gibt es eine Sehnsucht auch in Richtung Frauen oder Familie, Kinder vielleicht? Ja, obwohl ich mir da selber noch nicht sicher bin, inwieweit, weil ich mir auch selber noch nicht sicher bin, ob ich mehr auf Männer oder auf Frauen stehe. Das ist aber ein anderes Thema. Das ist ein anderes Thema, egal, aber ja. Sehnsucht nach einer Beziehung, sowas. Klar. Ist das da? Ja. Sehnsucht nach Zärtlichkeit? Ja, doch. Mhm. Mhm. Aber ich bin halt auch der Meinung, dass wenn es wirklich die große Liebe gibt, dass ich wahrscheinlich so blöd wäre und an ihr vorbeirennen würde. Oder aber, dass ich... Glaube ich nicht. Ja, oder aber, dass ich halt durch meine Gefühlskälte alles verderben würde. Ja, du musst das Glück haben, jemanden zu finden, der das erstmal versteht oder das erstmal hinnehmen kann. Und das ist leichter gesagt. Ja, klar, aber ich meine, du hast jetzt nur so ein bisschen in den paar Minuten, du kannst das ja auch nicht ausführlich erzählen im Rahmen unseres Gesprächs, angedeutet, was du alles hinter dir hast. Es ist ja auch erstmal klar, dass du sehr viel hast einstecken müssen und dass du auch sehr viel von deinen Gefühlen hast einbetonieren müssen, finde ich erstmal nachvollziehbar. Und so jemand wünsche ich dir, dass du für jemanden findest, der das erstmal versteht und das vielleicht gemeinsam mit dir, dass er dich zum Weinen bringt und sei es aus Glück und Freude. Also ich hoffe es zwar, dass mir das irgendwann mal passiert, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht mehr dran. Das würde ich mit 24 nicht aufgeben, Mensch, Andreas. Nein, ich gebe mich nicht auf, um Gottes Willen. Also ich sehe auch in der Zeit nach den 10 Monaten, die ich in Haft muss, irgendwo eine Chance für mich neu anzufangen. Mhm. Das sicherlich. Also ich werde mein Leben auf gar keinen Fall aufgeben und werde meine Ziele und Träume weiter verfolgen. Aber ich glaube nicht, dass ich irgendwann einen Menschen finde, der so nah wieder an mich rankommt, wie das vielleicht irgendwann mal gewesen ist oder wie es unter Umständen hätte sein können. Also ich kann es natürlich nicht sagen, aber ich kann es einfach nur für dich wünschen und hoffen. Und die Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich auch gar nicht so sehr gering, glaube ich. Ich sag's mal so. Nicht nur, um dich zu trösten, sondern ich würde es auch, ich meine es wirklich ehrlich, was ich sage. Mhm. So, jetzt gehst du in den Knast, bald. Ja. Das sind aber Sachen aus Vergangenheit, aus vergangenen Untaten, genau. Schandtaten. Genau. Und dann geht es ab in ein richtiges, normales Leben, hoffe ich. Ich hoffe auch. Ja, was das beruflich angeht und was das gesellschaftlich angeht. So. Ich hoffe. So, und ich wünsche dir einen guten Typ oder eine gute Frau. Von ganzem Herzen, Andreas. Ich danke dir. Alles Gute. Alles Gute. Tschüss. Ciao. Das war da wirklich ein netter Typ. Das kann man gar nicht verstehen, dass er sich selbst so einstuft. Baran, 38 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo, Baran. Grüß dich, Domian. Hallo. Also ich wollte eigentlich, bin ich nicht der Typ, der übers Fernsehen so Probleme berät oder sowas. Ich wollte eigentlich nur sagen, durch das Weinen schaffe ich eigentlich für meine Familie da zu sein. Ich muss das irgendwie erklären. Das ist jetzt so. Also sagst du mal, durch das Weinen schaffst du für deine Familie da zu sein. Genau, aber ich kann das nur machen in der Nacht wie jetzt. Am Tag kann ich das nicht preisgeben, meine Familie, dass ich mich hinsetze und die Probleme ausweine, sondern am Tag bin ich der Kasperl. Ich bin einfach für meine Familie der Kasperl, wenn mich jeder, der in der Gegend kennt, sagt, die haben ja überhaupt keine Probleme. Der ist immer gut gelaunt. So gut. Der ist immer gut gelaunt, sagen die Leute über dich. Genau, die sagen, der kann ja gar nichts haben. Und die Leute, wenn die wüssten, was ich eigentlich habe, aber durch das am Abend, durch dieses Weinen geht das Ventil bei mir wieder raus. Was hast der du Druck denn? Ist was, weg was und am nächsten Tag bin ich wieder für alle da. Ja. Was hast du denn eigentlich? Was bedrückt dich denn so sehr? Ach, Domian, das hat vor 9 Jahren angefangen. Also ich bin jetzt 38, bin 20 Jahre mit meiner Frau zusammen. Sie war die erste Liebe und ich hoffe auch, dass wir bis zum Lebensende zusammen sind. Mhm. Wir sind zusammengekommen, wir hätten 1986 eine Tochter auf die Welt gebracht und die ist gestorben. Mhm. Vor der Geburt, 3 Wochen vor der Geburt, das war wegen Plazenta war zu klein und das haben wir einigermaßen überwunden. Mhm. Meine Frau ist selber herzkrank, sie hat eine Herzkrankheit 1 zu 160 Millionen. Sie hat einen Herzschrittmacher, jetzt im Moment und zweimal operiert und sie muss in Zukunft, also Herztransplantation, es geht nicht mehr anders. Wie alt ist deine Frau? Da haben wir eigentlich schon genug. Dann haben wir einen Sohn gekriegt, der ist gesund. Also am Anfang hieß es, der ist auch krank, der ist gesund. Danach haben wir eine Tochter gekriegt und da haben die uns alle gratuliert. Sie sind die Einzigen mit der Krankheit, weil mit meiner Frau in Krankheit wird man meistens 30 Jahre und dann stirbt man, aber älter wird man dadurch nicht. Also wir wohnen auch hier in München. Von Großadener Klinikum entfernt, eine Tochter gekriegt, wir waren happy und glücklich und dann hieß es nachher, die Tochter Gelbsucht, sie hat Leber ist kaputt. Mhm. Dann hieß es Lebertransplantation, das geht nur in Hamburg, wir in München. Mhm. Meine Tochter ist jetzt mittlerweile 4,5 Jahre alt, die letzten 3 Jahre war sie eigentlich in Hamburg, hat 2-mal Lebertransplantation, zurzeit hat sie noch Lebensmittelallergien, sagt man ja, das hat ja jeder. Ja. Ich sag dir mal, was sie essen kann, Brokkoli, Karotte, Blumenkohl und Apfel, sonst nichts und Astronautenmilch. Ja. Also da, wenn man vom Weinen hergeht, wenn wir am Sonntag frühstücken und meine Tochter schaut mir ins Gesicht, wenn ich ein Ei in die Hand nehme, weißt du was, dann könnte ich weinen. Mhm. Aber ich bin wieder der Kasperl, sag, schau, ich darf jetzt auch kein Ei essen. Der Doktor hat gestern gesagt, der Papa darf auch kein Ei essen. Oder wenn wir rausgehen und so. Also, ist jetzt gestern aus dem Krankenhaus wieder rausgekommen. Mhm. Jetzt sind wir wieder zusammen. Das Einzige, was uns jetzt wieder freut, ist, dass wir jetzt vielleicht Weihnachten zusammen verbringen können. Mhm. Aber durch das Weinen, weil es geht ja nicht darum, dass ich jetzt meine Probleme erzählen möchte. Daran, darf ich mal unterbrechen? Ja. Ich verstehe das jetzt so bei dir, dass du wirklich auch den ganzen Tag so den Starken, auch in dem du lustig bist, darstellst, um vor allen Dingen auch mit all diesen Belastungen umgehen zu können. Sonst könnte ich nicht umgehen, sondern ich würde sonst verrückt werden. Warum? Die Frage ist ja, warum zeigst du nicht auch mal vor deiner Familie, dass es dir richtig schlecht geht? Und warum weinst du nicht mal vor der Familie? Kann ich nicht, Domian. Warum? Wenn ich das machen würde, würden meine Kinder aufgeben. Schau, letztes Jahr war meine Tochter 9 Tage im Koma, vor der zweiten Transplantation, die haben nicht gewusst, was für ein Virus der hat. Ich bin rein in Station, ich bin schnell nach Hamburg hochgefahren, als wäre nichts passiert. Hallo, grüßt euch und so zu meiner Tochter bin ich gekommen, also ich stehe auf, der Papa ist der Kasperl. Mhm. 4 Stunden später ist er aufgewacht. Gut, ich kann das verstehen bei den Kindern, aber du könntest doch vor deiner Frau dich mal richtig zeigen, wie du empfindest. Nein, meine Frau erwartet ja gerade, dass ich ihr gebe. Sie hat zum Beispiel jetzt im Moment Rhythmusstörungen, die können auf Kammerflimmern gehen, das kann auf Herzinfarkt gehen. Ich kann ihr nicht Probleme von mir, dass ich sage, du, ich pack's nicht. Die schauen alle zu mir hoch, die sagen, schau mal her, da ist der Papa. Und der regelt das schon. Und wenn der Positives ausstrahlt, jetzt höre ich mir an wie der Jörg Höller, wenn der Positives ausstrahlt, dann kriegen wir das hin. Ja, ich kann das, ich finde das auch ganz toll und heb wirklich meinen nicht vorhandenen Hut vor dir, was die Kinder anbelangt. Aber nun gut, deine Frau ist auch sehr schwer krank. Aber ihr kennt euch so lange. Ja. Nimmt sie dir das denn ab? Oder meinst du, dass sie nicht auch manchmal denkt, na, ihm wird es auch schon schlecht gehen und er zeigt es nur nicht so? Sie weiß, also sagen wir mal, die letzten 20 Jahre bestimmt vor ihr dreimal schon geweint. Mhm. Aber es ist so, wie gesagt, wenn alle jetzt im Bett sind und ich weiß, dass ich dann für mich da bin, dann arbeite ich das auf und am Tag habe ich keine Zeit, das zum Aufarbeiten. Das heißt ich also, es kommt wirklich, die Möglichkeit, dass ich... Das kommt also wirklich vor, dass du dann abends oder regelmäßig dann allein in deinem Zimmer bist oder wo auch immer und weinst, richtig? Genau. Weil um das sich alles zu entladen. Domian, ich bin im Außendienst. Mhm. Ich muss am nächsten Tag um 8 Uhr bei den Kunden total sorgenfrei erscheinen. Mhm. Sonst mache ich ja keine Geschäfte. Mhm. Also wann habe ich überhaupt Zeit, die Probleme zu verarbeiten? Nur in der Nacht. Meinst du, hast du für dich das Gefühl, dass das eigentlich eine ganz gute Lösung ist, so zu leben? Oder leidest du darunter auch sehr? Nein, es ist gut. Ich möchte jedem hier sagen, der auch angerufen hat, die Frau, die wo das Kind verloren hat, da habe ich vorhin auch geweint. Mhm. Weil ich bin mittlerweile schon so weit, dass ich in jedem sein Problem irgendwie rein identifiziere. Mhm. Als wäre das mein Kind gewesen. Aber ich will jetzt jedem hier sagen, nur am Telefon, das war eigentlich, warum ich mein Problem publik gemacht habe. Mhm. Leute, lasst es raus, versucht zu weinen, aber am nächsten Tag gibt's euch wieder Kraft. Aber das Weinen, da braucht man sich nicht schämen, das ist einfach nur Ventil ablassen, am nächsten Tag muss weitergehen. Es geht nämlich so lange weiter, wie der Herrgott erlaubt. Wenn der Herrgott dich nimmt, dann geht's immer weiter. Du bist ja schon, muss ich sagen, ein sehr starker Typ. Ja, es war bei mir, weil mich hat keiner erzogen, weißt du, ich bin im Heim aufgewachsen, ich komme aus der Türkei, meine Mama hat mich hergeholt im Heim. Ich war eigentlich immer für mich da. Und das Einzige, was ich gemacht habe, das war einfach, mit mir selber klarzukommen. Wie komme ich mit mir selber klar, dass ich überhaupt überlebe in der Gesellschaft? Das heißt, ich muss alles auf Leck mich am Arsch nehmen, aber am Abend für mich Zeit haben, dass ich überhaupt feine. Aber du tust, was mich so beeindruckt, du tust so viel Gutes. Du tust deiner Familie so viel Gutes. Ja, was das ist sehr rührend. Das muss ich ja machen. Das berührt mich sehr, muss ich sagen. Meine Familie, das sind meine Kinder. Weil, hast du selber Kinder, Dominik? Nein, habe ich nicht. Nein. Weißt du was, wenn du da stehst, und dein Kind oder deine Familie, egal wie, ich habe oben Leute kennengelernt, die super reich waren. Und das Einzige, was du geben kannst, deiner Familie, deiner Frau, deine Kinder, deine Eltern, deine Onkel, das ist die Kraft. Und woher kommt die Kraft? Die muss irgendwo aufgepumpt werden. Und am Abend, wie gesagt, mache ich halt so, lass es raus. Jetzt frage ich dich, du machst das am Abend für dich alleine. Ja. Gibt es denn einen ganz engen Vertrauten, vielleicht einen Freund? Na, alle Freunde sind weg. Alle weg. Alles. Das heißt, du bist eigentlich, wenn du weinst, dann auch ganz alleine und ganz einsam. Das ist es, weil ich nämlich keinen zum Aussprechen habe. Und das Einzige, was ist, meine Aussprache mit irgendjemandem, das bin ich selber. Mhm. Ich laufe manchmal rum und so, das sagt jeder, mit wem redest du? Wobei das ja eine ganz tolle Sache wäre. Das würde ich dir so wünschen, wenn du einen guten Freund hättest, wo du nicht den Kasper spielen musst, sondern wo du auch dich mit ihm austauschen könntest und bei ihm weinen könntest. Ja, ich hatte früher 3 gute Freunde und umso mehr die Probleme geworden sind und die Leute wollen halt am Wochenende, weißt du, es ist so, jeder hat Probleme. Ja. Jeder hat irgendwelche kleine Probleme und am Wochenende nach der Arbeit möchte jemand Lustiges nur hören. Ja. Und wenn du jemand jedes Wochenende hörst, mei, da ist wieder was passiert, da ist wieder was passiert, dann sagst du, da gehen wir lieber gar nicht hin, weil da hören wir nur Trauriges. Ja. Also mache ich mit meinen Problemen, mittlerweile bin ich dumm und so, wenn mich Leute fragen, wie geht's euch? Hm? Ach, super, toll, Tochter, ja, wunderbar, kannst du wieder essen? Klar, sie können alles essen. Was hilft dir das? Weil die Leute, wenn du denen auch sagst, mir geht's schlecht, ach ja, okay, gut, dann gehen sie. Ja, die meisten wollen es gar nicht hören. Genau. Ja, ja. Also, du hast das für dich, für dein Leben so geregelt und das findest du gut so. Ja, und ich sag nochmal, ich ziehe meinen Hut wirklich davor. Dennoch würde ich deinen Freund wünschen, wo das mal ab und zu geht. Dass du einen Menschen treffen würdest, wo du auch ganz offen sein könntest. Mein bester Freund habe ich jetzt mittlerweile mitgekriegt. Mein bester Freund, meine Mutter, mein Vater, das ist meine Frau und meine Kinder. Mhm. Das ist die Familie, die ich habe. Und mehr habe ich nicht. So. Und das langt mir aber auch. Dann wünsche ich dir für dieses Lebenskonzept, was du dir geschaffen hast, alle Kraft dieser Welt und wirklich alles Gute für deine Kinder, für deine Familie, für deine Frau. Und ich wünsche euch auch schöne Weihnachten. Ich möchte auch jedem hier, der jetzt mit zuhört, sagen, Leute, egal wie schlimm die Probleme sind, es gibt immer irgendwo etwas Schlimmeres. Nehmt eure Probleme, versucht sie zu bewältigen, seid für eure Familie da, weil von der Umwelt könnt ihr gar nichts erwarten, dann klappt alles. Und wenn sie weinen muss, auch am Tag, so nicht wie ich am Nacht, die Leute schauen, lasst euch am Arsch lecken. Das muss raus, das müsst ihr mit euch in Vereinbarung bringen. Okay, dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Alles Gute. Domian, tschüss. Tschüss. Tschüss. Manuel, 23 Jahre alt, guten Morgen. Jo, grüß Gott, hi. Hallo Manuel. Zum Thema Weinen. Ja. Du. Dramatische Aktion. Erzähl. Jetzt fast zwei Jahre her, du hast es wahrscheinlich auch gesehen, das dramatische Bundesliga-Finale zwischen Fernduell Schalke und Bayern München. Ich sitze ja immer vom Fernsehen, wenn Schalke spielt. Ja, leider. Es war wirklich bitter, live dabei, zwei Tage vor der Aktion eigentlich die Karten aufbekommen, sehr viel Glück und dann auf der Haupttribüne gewesen, ja, und dann für 3 Minuten Meister und die Tränen des Glücks, sag ich mal, in den Augen gehabt. Ja. Und danach dann die Tränen des Glücks in Tränen der Trauer umgewandelt. Das heißt, du bist ein Typ, der im Fußballstadion wirklich heult. Ja, das hört sich zwar blöd an, aber... Nee, das hört sich nicht blöd an. Ich glaube, das geht vielleicht sogar ein paar Männern oder Jungs so. Das war wirklich so, dass man auch links und rechts, wo man da geguckt hat, an diesem schicksalsträchtigen Tag. Manuel, jetzt muss ich gleich mal eben einweilen. Ja. Das war ein blöder Spruch, dass ich immer vom Fernseher sitze, wenn Schalke spielt oder so. Ich bin fußballmäßig völlig unbescholten. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, von was für einem Spiel du da redest. Aha. Ich gehe davon aus, dass es ein sehr dramatisches Spiel war. Ja, das war das letzte Spiel. Und dass sich das Blatt irgendwie schnell dann irgendwie nochmal gewendet hat. Soll ich es kurz erklären? Ja, erklär es kurz für die, die es auch nicht wissen. Okay, das war so, dass Schalke am letzten Spieltag im Prinzip gewinnen musste und gleichzeitig durfte Bayern München in Hamburg keinen Punkt holen. Ja. Und Schalke hatte 5-3 gegen Unterhaching gewonnen, das Spiel war schon aus. Mhm. Und gleichzeitig fiel im Prinzip das Tor in Hamburg für den HSV und damit wäre Schalke Meister geworden. Freudentränen. Ja. Für 3 Minuten und man sah auch unten schon Rudi Assauer, also den Manager von Schalke, auf dem Rasen, sag ich mal, rumturnen. Jeder umarmte sich da unten und ja, wie gesagt, mir schossen die Tränen der Freude im Prinzip in die Augen. Mhm. Und dann bekam man aber so langsam aber sicher mit, dass in Hamburg noch gespielt wurde, weil genug Leute halt so tragbare Radios mit hatten. Und irgendwann schaltete dann auch jemand auf der Anzeigetafel von Schalke über Premiere nach Hamburg rüber und da sah man dann, wie da dann gerade das 1:1 fiel und damit war dann im Prinzip die Sache gegessen. Und dann kamen die Trauertränen. Wie lange hast du da geweint? An dem Tag eigentlich, ja, ich will nicht sagen permanent, aber wirklich, wenn man immer wieder dran gedacht hat, es war immer wieder so ein Stich ins Herz und man verdrückte immer wieder so ein kleines Tränchen. Nun sind die Männer oder wir Männer nach wie vor ja nicht so locker in Sachen Weinen, wie die Frauen das sind. Ja. Hast du dich geschämt vor den anderen Jungs? Nee, wirklich nicht, weil wie gesagt, rechts und links von mir waren erwachsene Männer, die, was weiß ich, 20, 30, 40 Jahre älter waren. Ja. Die hatten genau diese gleichen Tränen in den Augen. Und es war eigentlich keinem peinlich zu diesem Moment. Ja, weil das eine Sache ist, die mit der du dich sehr identifizierst. Unter anderem, ist dein Verein, ist deine Sache, ist deine Leidenschaft, dein Hobby wahrscheinlich. Und dann ist es denn auch in anderen Lebensbereichen so, dass du, dass das so aus dir rausbricht, weiß ich jetzt, in Liebesgeschichten oder ich weiß nicht, was also doch gibt. Durchaus. Also ich habe schon, denke ich mal, etwas näher am Wasser gebaut als andere Männer, sage ich mal. Also es kann schon mal passieren, dass wenn ich im Kino sitze, dass dann auch mal so ein Tränchen irgendwie fliegt. Ah ja. Also bedenklich fände ich, wenn du jetzt nur beim Fußball heulen könntest sonst. Gottes Willen. Ach ja, aber das geht auch, dass du bei einem Film, wo es irgendwie traurig oder sentimental zugeht, dass du auch schon mal... Wie ist es? Gut, das ist dann vielleicht vielleicht ja noch wie ein anderer Fall. Beim Fußball, die anderen heulen auch. Mhm. Okay, wir sind jetzt alle zusammen traurig und so. Ja. Schämst du dich im Kino, wenn das jemand mitkriegt? Oder wenn das gar eine Frau mitkriegt, eine Freundin mitkriegt? Also meistens wird es ja dann so interpretiert von den Frauen, dass man dann trotzdem, wenn man die Tränen zeigt, irgendwie stark ist. Mhm, mh. Und ja, du also meinst, ich weiß nicht, im Kino ist es ja meistens dunkel. Also da sieht es ja dann keiner. Aber ja, eigentlich ist es ja nicht zu vermeiden, wenn man dann schon mal so ein paar Tränchen verdrückt, dann schluckt man ja auch so dabei. Also ich meine, da mache ich aber auch keinen großen Hehl draus. Nee, das macht ja eigentlich auch Eindruck bei Frauen. Ja, ne? Ja, Frauen, aber das wäre ja blöd, wenn ich nur damit einwechsel. Ja, natürlich, würde. Natürlich, klar. Ist das denn so bei dir in Liebesangelegenheiten? Kann das auch schon mal passieren? Bei Liebeskummer? Ja, oder wenn auch schon passiert. Trennung ist oder sowas? Ja, ja. Ja. Ist durchaus auch schon passiert. Also ich war nicht nur in Fußballstadien und Kinos. War das erste Mal, dass du in Sachen Fußball geweint hast? Das war eigentlich das erste Mal, dass ich ja vor allen Dingen diesen krassen Umschwung, sag ich mal, von Glück in Trauer. Ich meine, das war aber doch auch eine extreme Situation, ne? Wenn man sich erst freut und dann kriegt man einen auf den Deckel danach wiederum. Wie lange hat es angehalten, dieses Trauergefühl oder die? Also das Trauergefühl herrscht eigentlich immer noch an. Man sieht es ja noch oft genug in allen möglichen Szenen, die, weiß ich nicht, von Premiere oder sowas wiederholt werden. Ja. Da sieht man es immer wieder und es ist wirklich wie so ein Stich ins Herz, wenn man dann ja, gleichzeitig Olli Kahn an dieser Eckfahne da sieht, die er dann aus dem Boden rausreißt und ja, Rudi Assauer dann selber mit Tränen in den Augen sieht. Also das tut immer noch weh und man wird auch noch oft genug von allen möglichen anderen Leuten da aufgezogen, weil die sich natürlich ein Späßchen draus machen. Wenn du dann nach Hause gehst und oder wenn du früher nach Hause gegangen bist, ich weiß nicht, ob du noch bei deinen Eltern wohnst. Ja, Hotel Mama. Hotel Mama, genau, ja. Ist das auch ganz okay, vor der Mama dann sich dazu zu bekennen, dass man wegen Fußball geweint hat? Ja, also das ist kein Problem, da habe ich dann selber kein Problem. Ja. Da wird man dann, also okay, wegen Fußball würde ich jetzt nicht unbedingt von meiner Mutter weinen, das ist, denke ich mal, ein Tick übertrieben, aber... Wie bist du denn erzogen worden? Bist du erzogen worden, dass es okay ist und ganz normal ist, wenn man auch mal heult, oder war das eher nicht so in der Familie angesagt? Nee, durchaus, also da wurde es nie groß irgendwie, sag ich mal, so eine Geschichte drum gemacht, dass wenn ich mal weinen muss, dass ich dann nicht weinen darf oder sowas. Also da. Der Papa auch geweint früher schon? Der Papa auch schon mal geweint früher? Ja, durchaus. Ja. Ich fand es beeindruckend, ich hatte früher einen Onkel, aber so einen richtigen Kerl, wie er im Buch steht. Ein ganz harter Typ. Und dieser Onkel heulte wirklich, weinte. Man muss heulen, ist noch zu einfach. Weinte wirklich immer Sturzbäche bei Filmen. Ja. Beim Fernsehen, also wenn man gemeinsam Fernsehen guckte. Das fand ich als kleiner Junge immer sehr beeindruckend, dass dieser harte Mann dann so gerührt war bei irgendwelchen Szenen, wo es traurig zuging oder so. Ja, also kann mir, wie gesagt, auch passieren, weil der letzte Film war jetzt, ich weiß gar nicht, wann kam der, Philadelphia, ja, wo es dann halt um diesen AIDS-Kranken geht, ja, als er dann letztendlich gestorben ist. Okay, es war natürlich in dem Film sehr locker dargestellt, aber trotzdem flossen da auch die ein oder anderen Tränchen. Ja, ja. Ja. Kannst du das eigentlich einem, das würde ich dich gerne zum Abschluss jetzt noch fragen, doch einem Nicht-Fußball-Fan oder einem Menschen, der mit Fußball nichts am Hut hat, so ein ganz klein bisschen erklären, warum Fußball einen so sehr bestimmen kann und warum man so leidenschaftlich am Fußball klebt, dass man eben dann auch so heulen kann? Also ich sag mal, meistens hat ja jeder irgendwie ein Hobby oder sowas und wahrscheinlich über diese Schiene ist es am einfachsten zu erklären, dass wenn jemanden ja wirklich in seinem Hobby, in seiner Leidenschaft irgendwas ganz Schreckliches passiert, dass man es über diese Schiene erklären kann. Aber ich denke, wenn ich meiner Mutter, die zum Beispiel absolut nichts mit Fußball zu tun hat, der erklären würde, wie das damals war im Gelsenkirchener Parkstadion, dann wird die wahrscheinlich mit dem Kopf schütteln, einfach nur. Was ich aber auch durchaus verstehen kann, also da mache ich keine Geschichte. Also ich habe keine Ahnung von Fußball, aber ich weiß, dafür sehe ich das nur auch zu Genüge, dass es eben ein ständiges Auf und Ab gibt und auch wieder Zeiten eintreffen, wo es ganz spektakulär ist und man das wieder vergisst, was an Niederlagen da man hat erleiden müssen. Ne? Ja. Ja. Manuel, nett, dich kennengelernt zu haben. Jo, ebenfalls. Alles Gute. Ich wünsche dir noch was. Jo, ciao. So, meine Lieben, das war's für heute. Thema Weinen bei 1Live Domian. In der Technik war Jens Diegel. Morgen sind wir wieder da mit einer freien Themennacht. Da könnt ihr mich anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir reden wollt. 1 Uhr Radio 1Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Und ab 0 Uhr könnt ihr auch morgen wieder anrufen unter der bekannten Telefonnummer 0800 5678 111. Eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis morgen. Tschüss.